from downtown. What are we talking about? Practice? We're talking about practice, man. You mean play basketball? We're talking about practice, man. Hallo und herzlich willkommen bei From Downtown, eurem NBA und Basketball-Podcast, Folge 76. Nach der jetzt fast ersten Woche, die erste Woche ist knapp vorbei, der NBA, alle Teams haben schon ein paar Mal gespielt, wollen wir drüber quatschen, was so abgegangen ist. Wie immer präsentiert diese Folge die Basket, mehr unter basket.de und auf deren Facebook-Seite. Ja, we keep it 100 heute. Ich muss schon lachen, wenn ich das sage. Hört sich nicht ganz so 100 an, wenn ich das so verzapfe. Aber ja, wir machen einfach mal ein bisschen Freestyle. Wir haben wirklich direkt auf den roten Knopf gedrückt und legen direkt los. Ich glaube, es ist echt am besten, in der ersten Woche einfach ein bisschen kreuz und quer rumzufliegen und uns einfach mal auszutauschen. Bis auf unsere ominöse WhatsApp-Konversation haben wir bisher noch nicht wirklich was gehabt. Insofern freue ich mich darauf, mal zu hören, paar Spieler, paar Teams, paar Eindrücke, die du so gesammelt hast in deinen ersten League Pass, Minuten, Stunden. Ja. Und dann natürlich auch ein Ausblick auf unsere Teams. Ich glaube, es wäre mal cool, ein bisschen über Dallas und die Knicks zu reden auch. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe wirklich, so wie auch heute der Podcast sein wird, relativ viel kreuz und quer geguckt. Mal habe ich nur ein Viertel geguckt, entweder das erste oder das vierte, wenn ich davon ausgegangen bin, dass es ein knappes Spiel gewesen ist. Manchmal auch diese Condensed Games, das kennen vielleicht viele von euch vom League Pass, das finde ich immer ein bisschen unbefriedigend, weil man nur die Körbe sieht, die gemacht worden sind, ne? Also du siehst halt keinen Spielfluss oder gar nichts, auch gar keine richtige Possession, sondern eigentlich immer nur den Wurf, aber egal. Ja, ich hatte das einmal schon auf Twitter geschrieben, bisher stand die erste Woche für mich so im Zeichen der absolut abgefahrenen Statlines. Also angefangen von Anthony Davis im ersten Spiel mit über 50 Punkten, dann im Back-to-Back direkt mal 45 nachgelegt. Russell Westbrook mit einem Triple-Double mit über 50 Punkten, jetzt gestern Nacht auch schon wieder ein Triple-Double. Wen hatten wir denn noch? LeBron im ersten Spiel auch sofort ein Triple-Double aufgelegt. Lillard averaged ungefähr 35 in über zwei Spiele schon jetzt. Ja, Kevin Durant hat auch schon ein Spiel gehabt mit über 30 Punkten, 16. 37, Ja, also absoluter Wahnsinn, was da in der ersten Woche los war. Und wirklich alle Superstars, von denen man auch so gesagt hat, hey, wenn es ums Kawhi Leonard, dürfen wir auch nicht vergessen, alle Superstars, von denen man so gesagt hat, hey, die werden ins MVP-Race einsteigen in dieser Saison, die haben schon alle eine Duftmarke gesetzt. Ja, auch irgendwie Boogie mit dem Casual, was 32-17 oder so auch noch, fällt da gar nicht auf. Und einen, der ja ebenso wenig auffällt, dessen Team aber sneakily einfach innerhalb einer Woche schon 4-0 ist, also 4 Siege und keine Niederlage, sind natürlich die San Antonio Spurs. Ja. Und auch wenn jetzt Kawhi Leonard nicht unbedingt 45 oder 50 aufgelegt hat, er ist mit Abstand der beste Spieler eigentlich, ja, wirklich in jedem Spiel gewesen, was bislang die Spurs gespielt haben. Und das finde ich schon wirklich bemerkenswert, dass er wirklich so quietly, muss man ja fast schon sagen, halt so dominant ist und wirklich, ja, in die erste Riege der besten Basketballer aufgestiegen ist, jetzt auch offensiv. Wir können da ja direkt mal mit anfangen. Das war ja das meist antizipierte Spiel am ersten Spieltag direkt oder am ersten Tag der NBA-Saison. Die Riesenklatsche, die San Antonio den Warriors verpasst hat, war das für, also ich glaube, für jeden war es überraschend, vor allem in der Höhe. Aber jetzt so bei den Spielen, die du auch danach gesehen hast, wenn du Spiele der Warriors geguckt hast, ist mir vor allem aufgefallen, dass das, was man am Anfang des Jahres gesagt hat, sie werden noch ein bisschen brauchen, erinnert euch an die Miami Heat in neuer Konstellation, damals mit LeBron, das glaube ich sowieso, bis sie dann wirklich Feuer fangen. Man sieht das immer schon so in kleinen Sequenzen, wenn sie dann mal einen Lauf haben, wie unaufhaltsam der ist. Aber in der Defense, dass Zaza Pachulia jetzt der Ersatz für Andrew Bogut ist, da fand ich das ein oder andere Mal, hat der richtig scheiße ausgesehen. Ja, du siehst auch, dass die Rotation jetzt ein bisschen enger ist, dass Leute wie Ian Clark oder dann auch was Pac-Man Core jetzt schon halt Spielzeit bekommen. So tief auf die Bank mussten sie im letzten Jahr eigentlich nicht schauen, gerade nicht so früh in der Saison. Das wird man schon sehen, dass man da nicht mehr ganz so breit aufgestellt ist, aber für mich Key Takeaway ist jetzt abseits des Rosts, den es gibt, und ich meine auch, wenn man jetzt hier wie was letzte Nacht 106 zu 100 gegen Phoenix gewinnt, ist das jetzt auch noch nicht irgendwie dieses 40-Punkte-Blasting, was man, was einige antizipiert haben. Das ist natürlich, aber ich glaube, dass ein großer Faktor, wie auch in so einigen anderen Podcasts aus den Vereinigten Staaten schon besprochen, die Rolle von Draymond Green sein wird. Der offensiv wirklich nicht wirklich so viel stattfindet, der viel mehr abseits des Balles spielen muss dieses Jahr. Das ist für ihn ein bisschen ungewohnt, nachdem er letztes Jahr eine sehr balldominante Rolle einnahm. Die Boxscores schildern das noch nicht ganz so. Es ist so, sein Shooting ist ziemlich schwach gewesen zum Start der Saison, aber die Assist-Nummern sind trotzdem recht hoch. Nur wenn man sich das ein bisschen anschaut, auch einfach nur um ein Viertel oder zwei Viertel am Stück, dann sieht man, dass er recht viel abseits des Balles steht, viele Cuts machen muss. Also eher so ein bisschen die Tony Allen-Rolle fast schon übernimmt in manchen Possessions. Und das ist natürlich nicht unbedingt was, was ihn ausmacht als Spieler. Nee, das stimmt. Man muss ja auch dazu sagen, wenn sie jetzt mal die Klatsche gegen San Antonio außen vor gelassen, aber die anderen Spiele, wenn sie sich aneinander gewöhnen gerade und dabei Spiele gewinnen, dann ist das Zeug das ja schon trotzdem von der Qualität, die meisten Teams der Liga einfach nicht mitgehen können. Wenn du den jeden Abend aussuchen kannst, ob jetzt Durant oder Curry oder mal Klay Thompson, der auch schlecht geschossen hat im ersten Spiel, irgendwie einen heißen Tag hat, das ist halt ein Luxusproblem und das wird, ich denke mal, noch so 20 Spiele dauern und dann haben sie ihren Groove, ihr Mojo gefunden und dann wird's auch die antizipierten 40-Punkte-Klatschen irgendwann mal geben. Ja, ich meine, ich glaube, man braucht sich da um den Record keine Gedanken machen, weil da ist wirklich alle Fahrt voraus Richtung Playoffs, was so die Matchups betrifft, was so die Offensiv- und Defensiv-Rotation und Chemie betrifft. Insofern gibt man sich jetzt zu Recht 20 Spiele Einspielzeit so gesehen und dann kann man wirklich gucken, okay, wie steht's, wie sieht es mit den Standing aus. Das ist natürlich ein bisschen anders bei anderen Teams. Du hast ihn eben schon erwähnt, Monster-Performance von The Brow. Ich habe ihn ja jetzt auch in Shanghai gesehen. Mhm. Da merkt man wirklich das ungeheure physische Dominanz von ihm. Zeitgleich kommt so ein bisschen Kritik schon auf, von wegen, ja gut, ist ja schön und gut, wenn man 50 Punkte auflegt, aber irgendwo gibt's auch andere Alpha-Dogs und Spieler der ersten Riege, die dann trotzdem einen Sieg rausspringen lassen. Bei ihm standen jetzt zweimal dicke Ls vor der Haustür sozusagen. Ja, aber mit was er da auch zusammenspielen muss, das ist so, also ich finde, das Talent von Anthony Davis wird von New Orleans so verschenkt. Ich meine, sie haben immer mal wieder Verletzungspech gehabt oder jetzt auch private Sachen wie bei Jrue Holiday, die man schwer beeinflussen kann und die man auch gar nicht irgendwie negativ kommentieren sollte, aber das, was da um ihn rumsteht, das ist echt seinem Talent nicht würdig und ich glaube, wenn er zumindest einen guten Point Guard hätte oder einen Spieler, auf den er sich verlassen kann, der so 16 bis 20 Punkte jede Nacht einschenkt, dann wäre New Orleans auch viel gefährlicher. Aber der Scouting Report, jemand wie Jrue Holiday. Ja, in guter Form. Ja, so wie damals, als er zum All-Star geworden ist in Philadelphia zum Beispiel. Aber der Scouting Report, den die anderen Teams vor sich liegen haben, ist nun mal nur Anthony Davis. Ja, in gewisser Weise hast du natürlich recht, wenn man sich jetzt einfach das Potenzial, das Talent im Kader anschaut. Andererseits ist es jetzt nicht so, dass man nicht die Möglichkeit gehabt hätte, ihn zu unterstützen. Wenn du dann eben sagst, nee, wir machen jetzt hier eine Verjüngungskur und stellen ihm Etwan Moore und Solomon Hill zur Seite und geben denen combined irgendwie fast 80 Millionen guaranteed, dann ist das eine Entscheidung, die halt das Management zu verantworten hat. Und ich glaube, dass es da schon einige Spieler gab, die zum Beispiel auch ein bisschen weiter waren. Wenn man sich jetzt auch den Draftpick anschaut, ich glaube, Buddy Hield wird ein guter Spieler, aber es ist jetzt niemand, der most NBA ready war vom ganzen Draft. Es ist zwar clever, da einen Guard zu nehmen, aber hätte man vielleicht auch ein bisschen anders nehmen können. Ich glaube, so ein bisschen Bright Spot ist bisher Tim Frazier, der sehr, sehr gut eingefunden hat und eigentlich so der zweitbeste Mann ist. Das ist natürlich wiederum nicht so das beste Zeichen. Ich glaube, manchmal ist er noch zu balldominant. Wenn man jetzt etwas kritisieren möchte, dann ist es, dass Anthony Davis noch nicht, wirklich die Creme de la Creme der Liga es schafft, eben andere Spieler aktiv besser zu machen, sondern dass es bei ihm eben eher darum geht, dass er die Aufmerksamkeit der Defensive voll auf sich zieht und es dann eben mehr Räume gibt. Aber er ist nicht derjenige, der durch gewieftes Passspiel oder durch andere Dinge aktiv oder passiv dann eben so sehr seine Spieler besser macht, seine Teamkameraden. Ja, das stimmt. Solomon Hill habe ich übrigens direkt gewaved in meinem Fantasy-Team, der Bastard. Zweimal drei von... Das ist ein bisschen hart. Sehr ernsthaft, Mann. Zweimal, zwei von sieben geschossen, Fouls, alles was, also absolute, ich weiß alles, gar nicht. Alles, was negativ alles, Punkte was gibt. Negativ ist, alles. Jeden Morgen gucke ich rein, es ist ein absolutes, sein Statsheet ist ein absolutes Trauerspiel. Das ist dann schon die Ernüchterung, ne? Das ist so die Woche der Wahrheit, wo ich dann auch so jemand wie Thabo Sefolosha auf einmal im Team habe, wo ich mich vorher freue, dass ich Brandon Ingram habe und sowas, nämlich jetzt Thabo Sefolosha. Hab natürlich direkt auch schön einen Loss kassiert, in dem Sinne, Vienna Ballers, einer unserer Hörer aus Wien, freut sich gerade in DAX, dass er mir eine gute Batsch verpasst hat, aber so ist das halt. Und ich bin quasi so ein bisschen wie die Phoenix Suns. Ich bin so ein bisschen Projekt und guck, welche Matchups passen. Hoffen wir, dass meine Saison nicht so endet wie die von den Phoenix Suns. Ja, ich bin so ein bisschen wie die Brooklyn Nets gerade beim Fantasy. Ich habe mir Justin Hamilton geholt. Da wollte ich auch noch mit dir drüber sprechen. Ganz schön hässlich bist du dann aber. Ja, ist auch so, aber da wollte ich mit dir noch drüber sprechen, über die Nets. Im zweiten Spiel haben die schon angefangen, Brook Lopez zu resten. Also trotzdem besser Record als Dallas. Ja, da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Lass uns, wo wir gerade bei Anthony Davis waren und seinen Monster-Stats, mal kurz eine Minute über den zweiten Kerl in der NBA, der die übertriebensten Stats auflegt, reden, und zwar den Rachefeldzug von Russell Westbrook. Ja, ist krass. Kurz dazu, hast du den guten Herrn gesehen, der den Doppelfinger rausgepackt hat? den guten doppelten Elfen. Aber ey, da bei sowas, ne, da der saß ja so drei, lass mal 4 Meter oder so von Westbrook entfernt gewesen sein. Da denke ich mir manchmal. Ein Hintergrund. Ja, also hinterm Korb saß jemand, der irgendwie, genau, kein Russell Westbrook-Fan ist, ja, und ihm zweimal den ausgestreckten Mittelfinger hingehalten hat und irgendwie, weiß nicht, fuck you Westbrook, irgendwas zu ihm gesagt hat, und Westbrook hat ihn angeguckt und dann ist der Typ auch der Halle verwiesen worden von den Ordnern und. Da denke ich mir manchmal, wo ist Ron Artest, wenn man ihn braucht? Dieser Fettsack, der hatte so eine Sicht... In dem Wissen, dass der Spieler nichts machen kann, sich so respektlos dem Spieler gegenüber zu benehmen. Ich schrei auch rum, egal in einem Stadion oder was weiß ich was, aber der nicht auf die Art Geld und Weise. Ja, der hat schon Geld oder was weiß ich was. Aber da dachte ich mir, mein Gott, du hättest echt mal eine richtige Backpfeife verdient gekriegt, weil wenn Russell Westbrook einfach drauf geschissen hätte und ins Publikum gegangen wäre, hätte der Dicke das nicht überlebt. Ja, meine Wertschätzung von Steven Adams ist auf mindestens 4 Prozentpunkte gesunken. Ja. Ich hätte davon damit gerechnet, dass er da wenigstens ihm eine gute neuseeländische Schelle gibt. So wie er das als Kind mit 15 oder 23 Geschwistern auch gemacht hat, sicherlich als er aufgewachsen ist. Nicht passiert. Aber kommen wir vielleicht zu dem Sportlichen. Über die Effizienz lässt sich ja streiten. Ich glaube, weiß ich nicht, was dann 50 Punkte mit 41 Schüssen, das ist natürlich so eine Sache. Aber wenn man sich nur mal jetzt einfach den Kader anschaut, ist er wirklich derjenige, der bis auf Enes Kanter und Olapido mit Abstrichen dann eben seinen eigenen Schuss kreieren kann. Das gesamte restliche Team ist komplett abhängig von ihm und seinem Playmaking. Und dann ist es natürlich, dass man so viele Schüsse nimmt. Gleichzeitig, das vielleicht jetzt das Letzte, für mich ist es ziemlich schwer anzuschauen, muss ich ganz ehrlich sagen. So cool es auch ist, aber für jedes energetic Play und jeden Dank, den er mal zieht, gibt es irgendwie 4 Dribble Drive Isolations, wo er dann irgendwie den Midrange Pull-Up nimmt, und das finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt ästhetisch. Nee. Das stimmt schon. Das war, ich glaube, den Dreher hatten wir schon mal drin. Hast du ihn gerade Olapido genannt? Statt Oladipo? Oladipo. Ja, keine Ahnung. Dann habe ich mich verloren. Oh Gott, da habe ich mich verhört. Ja, da hast du natürlich recht. Ich frage mich vor allem, wie lange er diesen Workload und diese Pace durchhalten will. weil genau wie du sagst, dieses auch vom dieses ständige Ziehen zum Korb und dass das ganze Team auf ihn fokussiert ist und auch, ich glaube, er hat pro Spiel so 3 oder 4 Mal so ein Coast-to-Coast vom einen Korb zum anderen einfach durchrennen und sich durchtanken durch die Defense. Das kann man unmöglich meiner Meinung nach selbst ein Freak wie Russell Westbrook über 82 Spiele durchhalten. Ich hoffe natürlich nicht, dass er sich verletzt. Aber jetzt jede Nacht irgendwie hat Mark Stein von ESPN gestern geschrieben, er wäre on pace, also wenn es jetzt die Saison so weitergehen würde, on pace für 55 Triple Doubles in der Saison. Das geht nicht. Also das, diese Last kann auch nicht einer alleine schultern. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Also wenn ich in einem Spiel einen Korberfolg hätte, in meinem ersten, dann wäre ich auch on pace für 160 Punkte in der Saison. Oder 100, sogar leicht mehr als das, 164. Aber ist natürlich Quatsch, würde ich nie schaffen. Insofern ist das natürlich kompletter Irrsinn. Gleichzeitig muss man aber auch ganz ehrlich sagen, lieber Russell, wenn du nach Hause gehst, öffne mal die Packung Ritalin und guck mal bei den Nebenwirkungen gar nicht mal so gute Sachen, die da draufstehen. Sprich, diese Intensität, die er an den Tag legt, dieses immer 110% gefault werden, sofort aufspringen, wie irgendwie weiß ich nicht, Energien nennt. Einfach ein Freak. Ja. Der ist einfach ein Freak. Ja. Ja. Insofern. Mal sehen, wie das läuft. Ich bin gespannt. Sie sind jetzt sehr gut in die Saison gestartet, haben jetzt, glaube ich, einen recht toughen Stretch mit den Warriors und auch mit den Spurs, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Wenn sie da wirklich, sage ich mal, eine der beiden Partien gewinnen würde, würde mich überraschen, weil ich glaube, dass es recht schwierig ist. Westbrook nimmt in den 3 Partien 28,7 Field Goal Attempts. Naja, das ist schon der Wahnsinn. Gucken wir nochmal auf, bevor wir zu den Teams kommen, vielleicht unter anderem auch unsere Teams, die eher durchwachsen bis teilweise sogar enttäuschend waren bisher, auf Teams, die vielleicht ein bisschen überrascht haben. Also San Antonio haben wir gerade schon angesprochen. Irgendwie redet nie wieder jemand über San Antonio und jetzt steht es schon 4-0. Du hast gerade gesagt, wenn sie OKC nächste Woche schlagen, könnten sogar 5-1 oder 6-1 oder 6-0, wie auch immer, aus der nächsten Woche rausgehen. Klammheimlich an der Spitze der Western Conference, dahinter dann OKC und die Clippers. Also auch nach dem Weggang von Tim Duncan und Boris Diaw und wen sie jetzt alles in diesem Jahr abgeben mussten, David West, scheint sich die Verpflichtung von Pau Gasol bisher bezahlt gemacht zu haben. Der Team Spirit stimmt und Kawhi Leonard macht halt sein Ding und wird darin immer besser. Ja, es ist vor allem auch einfach wieder diese, also ich möchte jetzt nicht pathetisch Next Man Up nennen, weil es jetzt eben mehr kulturbedingt ist und auch so ein bisschen die Philosophie des San Antonio Spurs, dass du eben Leute hast, die aus der D-League hochkommen, die unter Vertrag genommen werden. Du hast jetzt junge Spieler, Davis Bertans hat jetzt einfach gespielt letztes Spiel direkt irgendwie 15 Minuten, der Rookie aus Litauen. Und als Aldridge dann auch einfach schon gerestet worden ist, was mich natürlich enorm geärgert hat und meine Fantasy-Niederlage dann besiegelt hat. Dwayne Dedmon aus dem Nichts von Orlando unter Vertrag genommen. Jonathan Simmons, der letztes Jahr noch gewaved worden ist, damit man Kevin Martin unter Vertrag nehmen konnte. Ja, geiler Tweet übrigens. Und der beste Simmons und, der Liga. Ja. Und der sofort Energie bringt und irgendwie auch 1, 2, 3 reinstreuen kann und so. Und ich meine, das ist wirklich, wirklich, wirklich bemerkenswert, wie sie all diese Sachen kompensieren. Und ich glaube, das hat halt viel mit Kultur, mit Coaching, mit Vorbereitung, Training Camp, eine eingeschworene Truppe sein. Ich glaube, das sind alles Dinge, die so die Intangibles sind, die eben jetzt auch dahinter stehen. Und schwupps, höchste 4-0. Also ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sie nicht mit dem besten Record während nach der regulären Saison da stehen. Ja, kann gut sein, auf jeden Fall. Im Osten vielleicht noch Chicago und Atlanta zu nennen. Vor allem Chicago haben wir ja jetzt nicht aufgrund des fehlenden Shootings nicht so viel zugetraut, haben jetzt die ersten beiden Spiele gewonnen. Dwayne Wade sah für mich richtig stark aus, muss ich sagen. Rondo eher so ein bisschen durchschnittlich, Jimmy Butler auch noch kein Überspiel, aber Dwayne Wade scheint sich da in seiner alten, neuen Heimat oder der Stadt, wo er aufgewachsen ist, doch recht wohl zu fühlen und schießt auf einmal von draußen. Ja, Homecoming hin, Homecoming her. Man muss jetzt einfach sagen, dass man Dwayne Wade sowieso nie abschreiben kann und dass er nach wie vor jemand ist, der über Stretches, nicht das gesamte Spiel, aber über Stretches recht effortless ein Spiel übernehmen kann, offensiv. Mhm. Und das hat er tatsächlich gemacht. Sind natürlich jetzt erst zwei Spiele, aber mit einer sehr guten Effizienz. Jimmy Butler hat ist ziemlich viel zum Korb gezogen im zweiten Spiel, wo sie gewonnen haben. Da war dann auch das Odd Doug McDermott 24-Punkte-Spiel schon. wo sogar auch Paul Zitzer 3 Minuten ran durfte in der Garbage-Zeit. Bobby Portis hat im ersten Spiel ein DMP gesehen. Gewaved. Und im zweiten Spiel nur 7 Minuten. Das überrascht schon ein bisschen, dass er jetzt so früh nicht drin ist. Da ist Cristiano Felicio aus Brasilien, der so aussieht wie... Kennst du noch diese Serie mit diesen Dinos? Ja. Sorry für, das ist jetzt Timeout, das ist jetzt nur für die Älteren unter euch, aber bei Die Dinos, eine unglaublich schlechte Serie aus den 90er Jahren, gibt's so ein fettes Dino-Baby und hat Cristiano Felicio sieht genau so aus. Boah, du Assi. Das ist richtig hässlich. Was hat das Baby nur immer gesagt? Irgendwie nicht die Mama. Nicht die Mama, ja, genau. Die Dinos. Ja. Krass, Okay, also wir sind jetzt schon bei die Dinos und Cristiano Felicio. Also so sehr nerden wir uns hier jetzt schon zum Beginn der Saison in die Teams rein. Aber es ist echt schon spannend zu sehen. Atlanta, ganz anders. Rat mal, was das erste Spiel war, was ich gesehen habe. Und ich habe es mir extra ausgesucht. Der erste große Spieltag. Also jetzt nicht die Nacht, wo du die Knicks geschaut hast. Da gab es 3 Spiele, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Ja. Sondern jetzt, als man wirklich die volle Wahl hatte. Erste Partie, die ich mir ausgesucht habe, die ich sehe, war tatsächlich Atlanta gegen Philly. Boah, du bist ein richtiger Fan. Weil ich echt gucken wollte, okay, Atlanta hat seinen Kader komplett umgestellt, wie wird die Schlüsselübergabe zu Dennis Schröder vollzogen, wie passt Dwight ins Team, was ist mit Paul Millsap, lebt Kyle Korver noch, all diese Sachen und dann natürlich, ja, Philly hat auf jeden Fall die Chance, zu einem League Pass Top 10 Team zumindest zu werden. Also, Joel Embiid, finde ich, sieht wahnsinnig, also auf sein spielerisches gesehen, wahnsinnig gut aus. Also die Moves, die er da auspackt, Midrange-Jumper, hat auch schon 3er getroffen. Das könnte ein cooles... Ins Gesicht von Dwight. Ja, das könnte ein geiles Duell in der Division werden. Irgendwann so in 1-2 Jahren, wenn beide fit bleiben, dann Porzingis gegen Embiid in der Division, das könnte ganz interessant werden. Dwight, finde ich, sieht auch ganz gut aus. Also jetzt endlich mal hoffentlich eine verletzungsfreie Saison. Es ist natürlich im Rebounding und im Shotblocking was ganz anderes als Al Horford, aber eben auch und dann eher zum Negativen hin in der Offense. Beziehungsweise muss man sich da umstellen. Er rollt dann viel zum Korb. Wenn Dennis Schröder ihn dementsprechend in Szene setzt, übrigens da vielleicht noch zu sagen, herzlichen Glückwunsch. 4 Jahre, 70 Millionen. Kann man machen. Ja, er sollte 2-mal am Tag warm essen können in Zukunft, denke ich. Oder sich noch einen neuen goldenen Lamborghini kaufen. Ja, also Atlanta und Chicago stehen beide an der Spitze der Eastern Conference mit Cleveland natürlich. Aber über Cleveland haben wir, glaube ich, schon auch im Vorfeld, als wir so die, will ich auch die gar Reports nicht. Gemacht haben, genau, haben wir schon genug gesprochen. Ich das will, wird einfach so ich will die gar nicht sehen. Naja. Ich habe so ein bisschen gegen Toronto mir angeguckt und das Spiel war ja echt eigentlich ganz gut, war knapp, gute Stimmung in Toronto, aber da habe ich dann irgendwann gesagt, nee, weißt du, da gucke ich jetzt in 10 Minuten Condensed und dann gucke ich irgendwie Detroit gegen Milwaukee. Entschuldigung. Lass uns mal über 2 Teams sprechen, die nicht so gut aus den Startlöchern gekommen sind und die wir eigentlich für die Playoffs mit im Rennen haben. Ich weiß nicht, ob das sich jetzt schon geändert hat, und zwar Indiana und Washington. Beide eher durchwachsen, bei Washington eigentlich fast schon ein Fehlstart, wenn da jetzt noch eine Niederlage folgt. Klassisches Washington-Game. Heute Nacht hat sich bestimmt auch gelohnt, sich das anzuschauen. Ich habe es noch über den Boxscore verfolgt, gegen Memphis. Extrem, ja, man muss schon sagen, nicht nur unglücklich, sondern auch dumm verloren. Sie waren, glaube ich, mit 6 oder 7 Punkten vorn, spät im vierten Viertel, mhm, und haben es dann noch aus der Hand gegeben. Kurze Trivia-Frage an dich. Marc Gasol hat 4 Dreier gestreut. Nicht nur den entscheidenden Dreier, der es dann letztlich in die Overtime geschickt hat, sondern auch, glaube ich, 2 weitere in Overtime. Was war die Höchstzahl an Dreiern, die vorher Marc Gasol über die ganze Saison geworfen hat, getroffen hat? Getroffen hat? Unter 10. 3. Oh, wow. Das heißt, er hat innerhalb dieses Spiels mehr Dreier getroffen, als das er bisher lang in einer ganzen Saison hatte. Krass. Also Hut ab. Da hat dann dementsprechend auch der Twitter-Account von Washington ein bisschen getrollt und meint so, ja, jetzt kann bitte auch euer Center seine Halloween-Maske ausziehen und seine richtige Identität revealen. Steph Curry. Und, genau, das war also echt noch ein bisschen Selbstironie, aber das sind eben die Spiele, die Washington tatsächlich dann häufig doch irgendwie verliert und so sehr ich auch Homer bin, John Wall hat's einfach nicht gezeigt, da war Mike Conley definitiv Klatsch in dem Spiel, gerade im direkten Vergleich und solche Spiele musst du natürlich gewinnen, wenn du Washington bist, gerade zu Hause. Ja, vielleicht braucht auch John Wall nach der Verletzung in der Offseason, der ist ja, glaube ich, sogar operiert worden, wenn ich mich recht erinnere, braucht er vielleicht auch noch ein bisschen, um reinzufinden, aber Brad Beals 100-Millionen-Vertrag wartet dann auch immer noch darauf, in die Wertung zu kommen. Das ist bislang auch nicht passiert, also das Talent und irgendwie die Promise bei Washington ist immer da mit den beiden, also so einen jungen, gefährlichen Backcourt zu haben, aber dahinter wird es dann auch ein bisschen dunkler, beziehungsweise die beiden sind noch nicht richtig in Form. Was sagst du denn zu Indiana? Du hattest mir unter der Woche eine WhatsApp geschrieben, glaube ich, dass du Jeff Teague. Genau, dass du Jeff Teague warst, genau, Jeff Teague so schlecht gefunden hast. Ja, er hat im ersten Spiel gegen Dallas eine gute Partie geliefert. Es war aber auch eher so eine klassische Offensiv-Shootout, der dann auch in die Overtime gegangen ist, wo Indiana das Spiel für sich entscheiden konnte hinter einem enorm starken Miles Turner, der sowieso sehr bärenstark aus den Startlöchern gekommen ist. Aber ja, ich weiß nicht, so wie wir es ein bisschen prognostiziert haben, also ich möchte jetzt nicht Nostradamus spielen, aber sowohl Jeff Teague als auch Monta Ellis bislang mit Mount-Performances über die 3 Spiele und ich glaube, Jeff Teague hat noch ein bisschen Schwierigkeiten, so abseits des Balles dann der zweite Scoring-Plug hinter Paul George zu sein. Das ist schon ein großes Loch, was da statistisch bislang klafft, aber auch wenn man sich die Spiele, und ich habe mir 2 zum größten Teil komplett angeschaut, wenn man sich die genau anguckt, dann ist der Spielfluss doch nicht so flüssig, wie man sich das vorgestellt hat, jetzt in der neuen Saison, dass man wirklich im Pace ganz, ganz weit vorne sein möchte. Da ist man bislang, klar, über 3 Spiele wohlgemerkt, also 11. Nate McMillan ist jetzt auch nicht der Coach, wie gesagt, der die größte Leuchte ist, was ein bisschen die taktischen Finessen betrifft. Ja, aber der zweite Scoring Punch scheint sich ja nicht in Richtung Monta Ellis und Jeff Teague. Ich gucke gerade in den Boxscore von dem Spiel von Samstag gegen Chicago. Genau, die beiden haben nämlich 1 von 13 haben die beiden zusammen getroffen. Aber Miles Turner, schon 2 Spiele über 20 Punkte, letztes 66% aus dem Feld. Mega effizient und anscheinend kristallisiert er sich, mein Gott, ich habe irgendwie eine Kartoffel heute auf der Zunge, kristallisiert er sich Miles Turner als die zweite Option hinter Paul George raus. Ja, dein Junge. Find ich auch enorm stark. Ich freue mich enorm. Räumt auch gut was ab. Schön 3,3 Blocks pro Spiel. Wie gesagt, auf die Pro-Spiel-Statistiken kann man jetzt nur 1,5 Pfennig geben, aber es sieht schon sehr rund aus. Natürlich, Miles Turner ist so eine Sache, der hat einen unablässlichen Glauben an seinen Jumper. Das heißt, wenn er mal weg ist, dann ist er weg und bleibt weg, aber die Würfe werden trotzdem genommen und es fliegen die Spallings. Insofern wird man mal sehen, wenn er irgendwie ein bisschen Shooting Slump hat, wie er sich da rausholt. Aber generell sieht das natürlich schon nach einem extrem guten Pick jetzt aus. Letztes Jahr eher so ein bisschen Upside gezeigt, dann in den letzten paar Monaten. Und jetzt ist er wirklich schon fast, naja, ich möchte jetzt nicht blasphemisch sein, aber ist schon, sag ich mal, direkt in der zweiten Riege dieser Rookies aus dem letzten Jahr mit Porzingis und Towns. Übertreib nicht direkt. übertreiben. Ich habe gerade gesagt, in der zweiten Riege. Okay. Das heißt, er hat aufgeschlossen und hat die Lücke geschlossen. Der übrigens auch sehr, sehr gut gestartet hat, oder? Ja. Wie gefällt dir Porzingis? Ich wollte noch kurz einen Satz zu den Pacers sagen, wie sich die Zeiten da doch geändert haben. Ich habe gerade, als ich jetzt hier im Boxscore bei dem Spiel gegen Chicago reinguckt habe, gedacht, das wäre mit den alten Pacers auch unter Fred Vogel nicht passiert, 118 Punkte von den Chicago Bulls zu kriegen, die ausschließlich Zweier werfen konnten, bis auf maximal eine Person in Doug McDermott. Egal. Willst du schon zu den Knicks rübergehen? Mit Porzingis? Ja, wäre es jetzt wirklich extrem böse, wenn ich dir sage, dass ich mir noch kein Spiel angeguckt habe von euch, sondern nur ein paar Highlights aus dem Spiel gegen die Memphis? Nö, macht nix. Wir gewinnen noch genug Spiele, die du dir angucken kannst. Nein, also im ersten Spiel war das natürlich direkt wieder relativ ernüchternd, muss ich sagen. Wir haben in der ersten Halbzeit gegen Cleveland ganz gut mitgehalten und dann, sobald die zweite Riege auf den Platz kam, haben wir, also das kann man nicht anders sagen, haben sie einfach den Arsch versorgt gekriegt. Dann hat LeBron irgendwann im dritten Viertel aufgedreht und dann war die Messe ziemlich schnell gelesen. Deswegen war Wiedergutmachung angesagt am Samstagabend gegen Memphis und das fand ich, haben sie doch, man muss natürlich dazu sagen, Memphis ist noch so ein bisschen verletzungsgeplagt, aber Gasol und Conley waren beide auf dem Platz, haben sie das echt gut gemacht. Also man hat gesehen, dass ihnen irgendwie die Niederlage im Auftaktspiel doch an die Nieren gegangen ist. Courtney Lee unheimlich effizient geschossen, Melo hat sich weitestgehend zurückgehalten, Porzingis ein tolles Spiel gemacht und was ich dir auch schon geschrieben hatte und auch auf Twitter gepostet hatte, ich habe direkt einen Man-Crush-Bromance, wie auch immer du es callen willst, aber auf Joakim Noah. Diese Energie, die der in dem ersten Viertel schon reingebracht hat, wie er danach Zach Randolph auf den Sack gegangen ist, mit Trash-Talk vom Allerfeinsten, es war einfach richtig cool anzusehen und dazu auch echt, also gut gespielt. 10 Rebounds, 7 Assists, genau das, was wir von ihm wollten. Ja, man muss halt die Minutes bei ihm im Blick behalten. Ne? Ich glaube, du musst ihn frisch halten, damit er diese Intensität wirklich effektiv an den Mann bringen kann. Du wirst das Feuer immer haben mit ihm, aber vielleicht ist er halt dann doch irgendwie, was die Energie betrifft, limitiert. Was die physische Energie betrifft, die Leistungsfähigkeit. Insofern muss man ihn wahrscheinlich so beide, weiß ich nicht, was würdest du sagen, 24, 25 Minuten einpendeln lassen? Ja, ich kann mir sogar vorstellen, dass er ein bisschen mehr spielt, dass er so 28, 29 spielt, genau wie Rose auch, so an die 30 ran. Aber ich glaube, dass beide den zweiten Tag eines Back-to-Back sitzen werden. Und wenn es mehr Spiele als drei in einer Woche sind, werden sie auch eins aussetzen. Also ich gehe davon aus, dass beide mindestens zwischen 8 und 10 Spielen gerestet werden in der Saison. Das glaube ich schon. Wenn sie fit bleiben, sonst hoffentlich nicht, aber dann würden sie natürlich noch mehr Spiele draußen sitzen müssen. Aber wenn sie fit bleiben, glaube ich trotzdem, dass der Coaching-Staff sagt, pass auf, ein Back-to-Back am zweiten Abend spielt ihr beide nicht. Impressive, der Sieg. Das ist so eine Sache, wo ich ehrlich gesagt in den letzten Jahren nicht gedacht hätte, dass die Knicks das raushauen. Nach einem ernüchternden Opener dann halt gegen ein sehr, sehr solides Memphis-Team dann so aufzutreten, wo ihr ja teilweise auch dann zurücklagt, soweit ich weiß, oder? Ja, nee, eigentlich nicht. Wir waren eigentlich die ganze Zeit vorne, die kamen dann ran bis auf einen Punkt und dann gab es halt so ein 12-0-Run von den Knicks und dann war das Spiel, ging es dann hinterher, irgendwann hat sich das noch wie Kaugummi gezogen, weil nur noch Freiwürfe geworfen worden sind. Sie haben übrigens einen Hack-A-Noah, habe ich das erste Mal gesehen, Hack-A-Noah gespielt, ich glaube im dritten Viertel war es, das geht einem halt auf den Keks. Aber insgesamt war ich auch sehr zufrieden. Jetzt morgen spielen sie gegen Detroit. Da könnte das schon wieder ganz anders aussehen. Aber ein Feel-Good-Moment in dieser Saison hatte ich als Knicks-Fan schon, den du als Dallas-Fan Transition leider noch nicht haben konntest. Ja, erstes Spiel war wirklich amüsant. Man hat Dirk ein bisschen zu viel gespielt. Das ist so eine Sache, die mir beim Spiel gegen Indiana ein bisschen mich ein bisschen gestört hat. Man hat ihn 38 Minuten gespielt im Overtime-Spiel, was vor allem halt defensiv dich absolut umbringt. Ne? Mhm. Also Transition-Defense, gerade gegen ein Team, was vermeintlich schnell spielen möchte und wo er dann irgendwie, wenn du Small spielst, dann mit Miles Turner läufst. Ja, Miles Turner ist zweimal hoch und runter gelaufen, bevor Dirk überhaupt bei der Mittellinie ist. Und das kannst du halt einfach nicht spielen. Und da fehlt ihm ein bisschen das Spielermaterial, beziehungsweise haben sie, da bin ich sehr pessimistisch, muss ich sagen, in den falschen Mann investiert, in Dwight Powell, dem sie schön 10 Millionen pro Jahr unter die Nase gedrückt haben. Das ist für mich kein Spieler, der mehr als 15 bis 18 Minuten pro Spiel 20 max spielen kann. Und der auch einfach noch nicht genug an den Tisch bringt, offensiv, um mehr Spielzeit zu rechtfertigen. Und da sind sie dann doch recht dünn. Dann möchte ich lieber, ehrlich gesagt, Harrison Barnes auf der 4 sehen, der sehr gut Vierer verteidigen kann. Aha. Und ja. 30 Punkte spielt, mein Lieber. Wie du gehatet hast, ich weiß es noch ganz genau. Und zack, den Dreier für die Overtime, ich glaube im ersten oder zweiten Spiel, und ein 30-Punkte-Spiel nachgelegt. Ich hab's doch gesagt. War meine Wette nicht 18 Punkte? Was hast du denn gesagt? Nein. War meine Wette nicht irgendwie 18 Punkte? Ja, dann warte nochmal schön 80 Spiele, mein Lieber. Oder 79. Dann besprechen wir uns gerne nochmal. Die Inkonsistenz hast du nämlich direkt schön heute Nacht gesehen, wo er dann irgendwie nur 9 oder 10 Würfe genommen hat. Es hat mich furchtbar aufgeregt. Du spielst ein enges Spiel gegen Houston. Wie gesagt, ich hab's, sagt mein Arbeitgeber, nicht ein bisschen tatsächlich im Play-by-Play dann verfolgt und auf der Arbeit. Die Spiele laufen bei mir morgens beziehungsweise vormittags und dann saß ich natürlich, ich muss mir jetzt hier ein bisschen Zeit nehmen für das Spiel, weil es ist gegen Houston und es ist so gesehen jetzt nicht unbedingt ein Derby, aber es ist halt schon Texas, ja. Triangle-Spiel und dann hast du ein enges Spiel, Dirk sitzt das Spiel aus, Wesley Matthews. Sag mal kurz, warum? Nee, Magen da. Scheißerei. Dirk sitzt das zweite Spiel hintereinander aus. Wesley Matthews denkt, er sei irgendwie Kevin Durant, ich hab's jetzt nicht vor mir, aber ich glaube, er nimmt 15 Dreier gestern Nacht. Was? Ja. Ich 15 Dreier und trifft 3, soweit ich weiß. Ich fliege in den Boxscore, Tu es, während ich kurz das Recap mache. Trifft aber einen Klatsch-Dreier 2 Sekunden vor Schluss. Du hast recht. James hatte 15 versucht. 3 von 15 hat er getroffen. Ja. Und das ist so traurig. Das wirst du so häufig sehen dieses Jahr, dass Wesley Matthews über 10 Dreier versucht. War es nicht sogar das zweite Spiel schon, wo er mehr als 10 versucht hat? Ich fliege in den nächsten Boxscore. Erzähl ruhig weiter. Naja, jedenfalls war es natürlich dann klar, du siehst, Tight Game, sie spielen in Houston und in dem Moment weißt du einfach, dass innerhalb einer Sekunde da stehen wird, James Harden draws the foul und dann geht er an die Linie und natürlich mit der Sirene quasi zieht er das Foul, recht unglücklich, lasse ich mal sagen, in den Playoffs wird sowas nicht gepfiffen, gegen Wesley Matthews, verwirft den ersten Freiwurf und trifft natürlich den zweiten Freiwurf, sodass sie mit einem Punkt gewinnen. Die Sirene, zack, ist vorbei. Willst du kurz wissen? Die letzten 3 Spiele, Wesley Matthews von der Dreierlinie, 2 von 10, 1 von 8, 3 von 15. Yes. Mal ganz schlanke 19%. Wird jedes Spiel so weitergehen. Wird fast jedes Spiel 10 Dreier ballern, der Junge. Boah. So sieht das aus. Naja, das ist jedenfalls nicht so gut. Harrison Barnes hätte auf jeden Fall wesentlich mehr in die Offensive eingebunden werden müssen. Das hat mich sehr überrascht. Ich müsste mir das Spiel angucken, was Rick Carlisle da gemacht hat. Aber gut. Deshalb nicht so sonderlich happy. Bislang. Wie lange ich auf diesen Satz gewartet habe. Harrison Barnes müsste mehr in die Offensive eingebunden werden. du hast mir ja schon gesagt, dass du eigentlich nicht mehr mit mir redest. Ich sehe die nämlich in ein paar Tagen live gegen die Golden State Warriors. Da freue ich mich schon drauf. Bis dahin hat Dirk hoffentlich organisieren Shitstorm gegen dich. Ja, Shitstorm ist ja bei deinem Chef. Ja. ja, apropos Shitstorm, ich hoffe, bis dahin ist Dirk wieder fit. So, lass uns doch nochmal, jetzt haben wir auch so ein bisschen die Teams aus der Eastern Conference, Eine Sache, eine wilde Prediction, die wir jetzt on air sofort nennen, die passiert in dem Spiel. Und dann sagen wir wirklich, wir müssen eigentlich mal über was anderes wetten als über ein Altbier. Sollen wir irgendwie sagen, der andere kauft, du kaufst ein T-Shirt beim Game und der die Wette richtig hat, bekommt das T-Shirt? Okay, von wem? Harrison Barnes? Ja, also ich sage, Justin Anderson dankt ein Putback jemand ins Gesicht. Halte ich gegen. Nee, du musst jetzt auch was sagen. Ach so, ich muss auch was sagen. In dem Spiel gegen Dallas. Was passiert? Okay. Und jetzt sagt jetzt nicht, die legt 35 auf oder so, dann werfe ich irgendwas gegen die Wand. Ja, also irgendein. Ja, was soll ich denn sagen? Pachulia legt 30 auf oder was? Ich sage Steph Curry. Ja, du kannst doch zum Beispiel sagen, Durant blockt Bogut. Oh. Kannst du machen. Schau. Groß genug ist er. Bogut kann nicht springen. Siehst du? Ja, die. Nee. Ich sage, Kevin Durant blockt Harrison Barnes an der Dreierlinie. Oh, okay. I take it. Coole Wetten. So, und es geht um ein, wenn die das da haben, ich meine, die werden ja auch Merch vom... Ja, nimm das billigste T-Shirt, der verhält, scheiße. Ja, aber wenn die Merch auch haben von den Dallas Mavericks, dann geht's um ein Harrison Barnes T-Shirt. Das ist so groß. Okay, komm mal, Justin Anderson, okay. Dank irgendwem ins Gesicht. Sehr gut, und der geblockte Dreier. Lass uns noch über die Los Angeles Lakers reden und über die Minnesota Timberwolves. Denn beide Teams, so mit ihren ganzen jungen Spielern, vor allem die Minnesota Timberwolves, hat ziemlich viele Vorschusslorbeeren gekriegt. Die Lakers jetzt nicht so unbedingt, aber haben ja auch einen Kader mit vielen hochgepickten Rookies. Zu Minnesota habe ich gerade eben noch gelesen, dass Tom Thibodeau sich jetzt schon darüber aufgeregt hat, dass nicht genug Physical Play, nicht genug Intensität, Energie mit am Start ist. Die haben zwei Spiele gemacht. Spiele gemacht und er regt sich schon darüber auf, dass nicht für ihn genug Ellbogen geflogen sind. Boah. Krass. Sorry, dass ich das jetzt hier ins Mikro schreien musste, aber es ist absolut berühmt, wie sehr Thibodeau von der Seitenlinie seinen berühmten Eis-Defensivspielzug schreit. Ja. Eis! Eis! Interessanter Stat. Andrew Wiggins, kriege ich das jetzt noch zusammen? Ich glaube, Kevin Pelton hat es getweetet heute, hat 34 Pässe gespielt in den ersten beiden Spielen. Jetzt wieder Frage an dich. Ich werf dich ein bisschen unter den Bus. Wie viel Assists? Wenn du so doof fragst, ja, natürlich. Ne, bestimmt entweder keiner, einer, zwei, irgendwie sowas. Keiner. Und nur ein Secondary Assist, sprich ein Pass, der zu einem Pass führte, der zum Korbfolg führt. Das ist absolut miserabel. Das ist eines der krassesten Stats, die ich bislang gehört habe. Das heißt, er ist ein schwarzes Loch in der Offensive. Und da bringen dir die 20 Punkte auch nicht so super viel, wenn das Ball-Movement absolut miserabel ist. Klar, sind nur was zwei Spiele jetzt in dem Fall, aber sieht trotzdem nicht so super aus auf dem Papier. Das ist fast wie dieser Stat, dass irgendwann hatte ich den mal auf Facebook gepostet, dass nach 400 Minuten der erste Assist zwischen Kobe Bryant und Nick Young ausgetauscht worden ist. zu den Lakers. D'Angelo Russell hattest du vor der Saison schon auf dem Zettel und auch in der Preseason hat er ja wahnsinnig losgelegt. Sieht ganz gut aus, ne? Finde ich. Butterweich. Ja. Butterweich. Boah. Ja, in den Jumper kann man sich verlieben. Brandon Ingram hat recht viel gespielt schon im zweiten Spiel. Ob das wohl ein Indiz ist? Luol Deng hat irgendwie nur 3 Würfe genommen, alle verworfen. Und dann hat Ingram direkt, 25 Minuten gespielt, 12 Schüsse genommen. Ich habe das Spiel ehrlich gesagt nicht gesehen. Müsste ich mal schauen, wie er sich macht, weil er doch im defensiven Bereich, glaube ich, eine krasse Liability noch ist mit seiner Bohnenstangenfigur. Ja, dünn macht er sich. Ein weiteres Team, was ich noch kurz erwähnen möchte, Orlando, ist so gestartet, wie wir es absolut antizipiert haben. Könnte sogar sein, dass das schlechteste Team im Osten wird. Naja, Brooklyn hat da was gegen zu sagen, denke ich. Ja, ich möchte auch noch ein Team erwähnen, Sacramento. Ich wollte es nur gesagt haben, einfach mal. Das ist die Erwähnung. Ja. Ich glaube, es gibt kein Team in der gesamten Liga, was mir so egal ist wie Sacramento. Ernsthaft. Ja, aber ich meine, Boogie hat sein erstes technisches Foul gekriegt. Immerhin 2 Spiele gehalten. Auch ein Grund, wieso wir technische Fouls als Wertung in unserer Fantasy-Liga eingenommen haben. Ich hasse unsere Fantasy-Liga. Milwaukee. Giannis spielt tatsächlich auf der 2 und übernimmt viel Ballhandling. Dellavedova ist da numerisch auf als Point Guard gelistet. Ich glaube, dass das für ihn durchaus eine Aufgabe ist, die er jetzt dieses Jahr sehr gut schultern und meistern kann. Heißt aber nicht automatisch, dass mehr Siege für Milwaukee rausspringen. Ne? Das ist recht dickflüssig. Greg Monroe ist jetzt im Prinzip schon gebancht, kurz vorm Abspringen, wenn man so will. Hat irgendwie noch 8 Minuten gespielt und das nur 3 Spiele in die Saison. Naja. Ja, Greg Monroe, genau, kommt jetzt von der Bank, startet nicht mal mehr. Tony Snell, diesen Trade verstehe ich für beide Seiten nicht. Snell war so ein bisschen verletzt, jetzt spielt er nicht, habe ich auch direkt gewaved. Richard Vaughn hat für ihn seinen Startingplatz eingenommen, hat auch ein gutes Spiel gemacht mit über 20 Punkten, hatte ich dann kurz drüber gedacht, ob ich den in mein Fantasy-Team nehme. Das nächste Spiel hat dann 2 Punkte gemacht, da habe ich dann gelassen. Jetzt gucke ich nochmal gerade durch die Standings, über wen wir denn noch sprechen könnten. Also New Orleans haben wir schon gemacht, Minnesota, LA. Detroit ist tiefer, als man denkt, auf der Point Guard Position. Ish Smith macht da weiter, wo er im Prinzip aufgehört hat bei Philly letztes Jahr, indem er halt viel Energie, recht streaky Scoring bringt, aber halt trotzdem die Defensive aktiv hält, um es mal so freundlich zu formulieren, was in einem Spiel exzellent funktioniert hat, in einem anderen weniger. Trotzdem solide Optionen, die man da jetzt hat, trotz des Ausfalls von Reggie Jackson. Man hat nämlich noch Beno Udrih verpflichtet, der typische Backup oder weiß ich nicht, Third String Point Guard. Ich ja, glaube, so das ist eine gute Rotation und das sieht aus, als das Team sehr gut in der Tiefe aufgestellt. Ja, ich hatte Detroit auch auf dem Zettel, was die, ich kann mich jetzt an meine Prediction nicht mehr erinnern, aber auch wenn meine Prediction was anderes gesagt hat, ich hatte sie trotzdem auf dem Zettel. Jetzt hast du sie auf dem Zettel deutlich in die Playoffs zu kommen. Ja, genau, Toronto sehe ich hier gerade, ja klar, knappes Spiel gegen, hätten sie auch gewinnen können, das Spiel gegen Cleveland, also da gab es einige Possessions, die so hin und her gehen, wo keiner gescored hat, Kyle Lowry verlegt einen Korbleger, ich glaube ein freier Dreier von DeMarre Carroll, ein übertriebener Dank von DeMar DeRozan, hast du den gesehen? Nee, Toronto gucke ich mir nicht an. Ja, Wahnsinnsding, was für ein Hammer das war. Ich weiß gar nicht über wen. Vielleicht über Kevin Love wieder? Keine Ahnung. Wahnsinnsding. Das musst du dir auf jeden Fall mal angucken. Die 30 Sekunden okay. Toronto Raptors solltest du dir gönnen. Ich habe gestern... Wie häufig ist Drake zu sehen in den 30 Sekunden? Ja, ich habe ja auch nur den Dank gesehen. Und und ein bisschen was von der Schlussphase. Also da haben sie, weil das Spiel spannend war, dann nicht andauernd auf Drake gezeigt. Gestern für die... immer für alle deutschen NBA-Fans eigentlich immer eine ganz coole Geschichte, dass sonntagsabends die Spiele immer relativ früh sind oder zumindest ein Spiel. Das war gestern Abend der Fall mit den Clippers gegen Utah Jazz, was ich mir dann auch angeguckt habe. Ich weiß gar nicht, ob das immer noch auf Spox läuft. Das war letzte Saison so, dass dann Stream for free war. Müsst ihr mal gucken, wenn ihr kein League Pass habt. Also derweil gibt's noch einen League Pass for free zum Testen. Ich glaube, dann ist es eine Woche oder sowas, die man umsonst bekommt. Also das ist momentan auf jeden Fall sowieso da. Also wenn ihr Bock auf Basketball habt, umsonst signed up. Aber seht zu, dass ihr es auch wieder abbestellt, wenn ihr es nicht verlängern wollt. Sonst habt ihr eine Rechnung über 100 Euro. Je nachdem, wo man gerade im Urlaub ist, genau. Ja, also was mir bei den Clippers aufgefallen ist, jetzt nicht so sehr in dem Spiel gestern, obwohl das eine solide Leistung war, aber in den Spielen vorher, dass Blake Griffin einen guten Start hingelegt hat. Also es war ja auch ein durchwachsenes, verletzungsgeplagtes Jahr im letzten Jahr und ich glaube, was er davor die Saison gespielt hat, wenn wir uns mal zurückerinnern, war er sogar zeitweise mal in der MVP-Conversation, als Chris Paul länger verletzt war, über so eine Stretch von 25, 30 Spielen. Das hat er schon wieder bestätigen können. Also wenn Blake Griffin fit ist, dann ist er definitiv für mich einer der besten Vierer überhaupt. Ja, das habe ich ehrlich gesagt jetzt auch nicht bezweifelt. Ich bin da ein Riesenfan, was so seine Spielanlage betrifft. Auch was das Ballhandling und die Aufbauskills betrifft, ist er für mich der beste Big in der Liga. Das ist, glaube ich, recht einmalig, wie sehr er dann auch aus dem Post heraus halt als Spielmacher agiert. Das ist zum Beispiel eine dieser Fähigkeiten, an die ich dann denke, wenn ich über Anthony Davis spreche, was ich eben oder vorhin erwähnt hatte, man kann es aber jetzt auch nicht alles direkt haben. Ich meine, es gibt nur so viele Dinge, die man kritisieren kann, wenn einer irgendwie 50 und 60, 16 auflegt. Da bleibt nicht so viel übrig, aber generell sieht das schon recht rund aus. Austin Rivers hat sich ja mittlerweile etabliert als solider Backup-Point-Guard. Ein bisschen streaky, was das Shooting betrifft, aber sonst durchaus solide. Wie gesagt, die Flügelrotation brennt lichterloh. Ja. Und das wird auch weiterhin brennen, wie, weiß ich nicht, ein kanadischer Sommerbrand oder Flächenbrand im Wald. Insofern ist das wirklich wiederkehrend jedes Jahr, ja. Und wird nicht adressiert. Komische Bank, aber ich find's immer noch irgendwie ein bisschen weird, Raymond Felton und jetzt auch Maurice Spates bei den Clippers zu sehen. Spates hat auch ein, zwei ganz gute Spiele gemacht von der Bank, kriegt so, ja, so seine knapp 20 Minuten, so zwischen 16 und 18, weil er eigentlich die erste Option hinter DeAndre Jordan ist und Raymond Felton ist dann, ja, wahrscheinlich hinter Austin Rivers der dritte Point Guard, obwohl Doc Rivers sie, glaube ich, gestern auch mal zusammen über 10 Minuten oder was zusammen auf dem Feld gelassen hat. Und das würde ich mir gegen gute Gegner gut überlegen, ob ich das noch mal mache. Weißt du, was ich gerade gemacht habe, während du sprachst? Mm-mm. Ich habe nämlich, als du den Namen Raymond Felton erwähnt hast, habe ich überlegt, ob es nun nur eine Angewohnheit von mir ist oder ob es irgendwie offiziell ist, dass jedes Mal, wenn dieses Name fällt, ich nicht den Namen lese, Raymond Felton, sondern immer, wenn du Felton sagst, höre ich in meinem Kopf mich imaginär Fat Cat Felton sprechen. Und das ist sogar wirklich so. Jedes Mal, wenn der Name fällt, denke ich an Fat Cat Felton. Und jetzt habe ich gegoogelt einfach mal Fat Cat Felton und habe geguckt, ob das wirklich ein Ding ist, irgendwie, dass das ein Spitzname ist. Es ist aber nirgends zu sehen. Das heißt, ich habe ihn letztes Jahr, als er bei Dallas war, innerlich Fat Cat Felton genannt. Und seitdem nenne ich ihn so. Ja, kann ich dir nicht verübeln. Ich kenne ihn ja auch noch gut aus New Yorker Zeiten. Er ist der Spieler, der... Ich habe noch nie... Raymond Felton hat in seiner ganzen Karriere... Fat Cat hat in seiner ganzen Karriere noch nie gefoult. Noch nie. Bei jedem verschissenen Foul steht er neben dem Schiedsrichter und regt sich auf. Bei jedem. Bei jedem Fall. Aber das ist mir wiederum sehr sympathisch. Aber es gab noch nie einen ründeren Spieler als ihn. Fat er ist Cat. So fett. Fat Cat. Er ist so fett. Er ist doppelt so fett wie James Harden dieses Jahr. Was meinst du, wie der aussieht, wenn er nicht mehr trainiert? Also, wenn er nicht mehr gezwungen wird, was zu trainieren. Was meinst du, wie James Harden zockt, wenn er mal trainiert? Naja. 30 Assists. Frage an dich, kurzes Hot Take. Könnte es sein, dass es dieses Jahr einen Spieler gibt, James Harden, Russell Westbrook, Kuz Boost, der sowohl in Scoring als auch in den Assists die Liga anführt? Ja, wenn, dann Harden, glaube ich. Obwohl, nee, ja. Ja, könnten schon die beiden sein, aber ich denke, also die beiden sind für mich, was den Scoring-Title angeht, mit Anthony Davis und Boogie, wenn die beiden so weitermachen, auf jeden Fall für mich die Favoriten, der Kevin Durant natürlich auch noch zu nennen, aber bei den Assists, da sind ja noch ein paar andere dabei, also John Wall, wenn er einen guten Tag hat, legt er fast 10 auf, Rondo spielt sowieso nur für seine Statistiken, Chris Paul, da sind ja noch einige dabei, Steph Curry jetzt nicht so unbedingt mit den hohen Assists. Ja. Letztes Jahr James Harden 6., 612, recht weit abgeschlagen. Vor ihm Rubio, Paul, Wall, Westbrook und Rondo. Rondo hat aber den Assist-Titel nur um 5 Assists bekommen. Vor Westbrook. Also wäre das Westbrook heißt, die gefährlichste Nummer. Wäre das erste Mal seit den 70ern, dass das passieren würde. Oder LeBron. Aber das habe ich nicht aber gefragt. Ja, das stimmt, das hast du nicht gefragt. So. LeBron wird auf jeden Fall nicht Scoring-Champ. Nein, LeBron macht, was er will. Ich weiß nicht, was sein Ziel für dieses Jahr ist, ob er MVP werden will oder ein Triple-Double auflegen oder irgendwie, weiß nicht, das, was er machen will, das macht er halt. Ich denke, er sollte Musik aufnehmen und versuchen, ein Billboard-Number-One-Album aufzulegen. Das sollte sein Ziel sein. Und einen Film drehen. Ja, aber nicht Space Jam. Nee, Kazam. So, Independence, Independence Day 3 oder so, wo er dann irgendwie Präsident ist, 2040. Das würde Sinn machen. Richtig übrigens, trashig, so richtig übrigens, das schäbiger Hollywood-Trash. Das wollte ich dir auch noch sagen. Ich bin ja nicht nur nächste Woche kann ich das Basketballspiel gucken zwischen Golden State und Dallas, sondern ich bin auch drüben, wenn die Präsidentenwahl ist, am 8. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mhm. Da graut's mir auch schon vor. In Arnold Schwarzenegger State, California. Bin ich immer gespannt. USA. Das ist die schäbigste Komödie überhaupt, Mann. Wirklich. Ja. Könntest du sonst vielleicht auch einfach ein Schild drucken mit einer Fat Cat drauf und einfach ohne Bezug zu irgendetwas das hochhalten, während alle Leute protestieren oder so und in den Straßen der Bürgerkrieg losgeht, hältst du einfach ein Fat Cat Schild hoch? Wäre das drin? Ich kann das ja auch beim Spiel der Warriors machen, das hochhalten. Einfach mal so. Vielleicht zeigen die das ja sogar, wenn ich da drauf schreibe. Aber Germany, ganz ehrlich, Maris, Germany greets Fat Cat Felten. Es ist ja, ich habe mir ja ernsthaft überlegt, ob ich das alles jetzt aufgeben sollte und nie wieder mit dir rede. Mhm. Aber du musst eigentlich schon irgendein Schild machen. Irgendeinen Scheiß musst du doch machen. Ja, ich werde sowieso. Hast du irgendein? Ich werde sowieso recht viel trinken, denke ich, dann da. Da wird mir schon irgendwas einfallen. Boah, wenn ich bei diesem Spiel wäre, du könntest nicht vorstellen, was. Doch, kann ich mir vorstellen, wir waren schon ein paar Mal bei Fortuna zusammen. Ich würde Schilder machen, Plakate gegen Steph Curry mit einem Galgen und sowas alles. Ich würde mich mit jedem Fan anlegen. Es wäre so großartig, Mann. Also ich würde da stehen in der ersten Reihe und würde rumbrüllen. Kann auch gut mit sein, dass ich. Drei Dallas-Shirts an. Kann auch gut sein, wenn Dirk ein geiles Spiel macht, dass ich im vierten Viertel schon nackt bin. Wer weiß. Ja, mach das mal. Dann soll die mir Stadionverbot geben? Ich komme da sowieso nie wieder hin. Ja, scheiß drauf, Mark Cuban zahlt dir das Ticket nach Hause, Mann. Der geht feiern mit dir. Shark Tense, bye bye. Ja, wahrscheinlich. Ja, Fat Cat Felton, das Schild könnte ich euch machen. So, heute Abend ist fucking Halloween hier. Hasse ich wie die Pest. Ist aber so. Wer feiert denn Halloween? Also vor allem die Leute jetzt aus dem Rheinland, schämt euch. Nächste Woche ist Karneval. Fünfte Jahreszeit, ist 11.11. Februar, rastet aus. Braucht man nicht sowas. Braucht kein Mensch. Dann stehst du da wie der letzte Trottel, wenn du dich nicht verkleiden wolltest wie die ganzen anderen Idioten. Ja. Ich dachte, mein Neffe irgendwann mal sagt, komm, Onkel Phil, mach mal Trick or Treat. Batz! Gibt's eine Batsch à la Adams. Ich zieh mir ein Raymond Felton Trikot an und fahr hier zu den Basketballern von den Giants Düsseldorf und erschreck die damit alle. Was bist du denn, Fat Cat? Ich bin Fat Cat, ich mache jetzt hier mit. Und dann zwischst du. Na gut, we digress, wir driften ab. Insofern, bei mir ist schon 12:30 am 8. Januar 2017. Insofern. Ja. Ich gehe jetzt den anderen Halloween versauen. Tu das. Bis die Tage. From downtown. Reingehauen.